Wenn die Zentrale aus Moskau ihre Aufträge verschickt, dann ist Andreas Anschlag oft nicht zu Hause in Marburg. Er wohnt unter der Woche in Balingen, nahe bei seinem Arbeitgeber. Heidrun speichert deswegen die entschlüsselten Funksprüche immer für ein paar Tage auf dem Computer ab, als Textdokument, um sie am Wochenende gemeinsam mit Andreas zu besprechen. Mit einem Eraser-Programm, einer speziellen Software, löschen die Anschlags danach wieder alles vom Computer. Das denken sie zumindest. Nach der Festnahme im Oktober 2011 suchen die Ermittler sehr genau, auf den Festplatten und anderen Speichermedien. Sie können zwar nicht die Funksprüche selbst entschlüsseln, aber im gelöschten Bereich, in temporären Speichern oder in sogenannten unallocated Clustern, gelingt es ihnen hier und da wieder etwas herzustellen. Es sind ein paar Dutzend Dateien, nicht viel mehr. Aber sie sind für die Ermittler ein echter Schatz. Die Ermittler finden heraus, da gibt es jemanden, mit dem haben sich die Anschlags regelmäßig getroffen. Jemand, der ihnen offenbar Geheimnisse verrät. Dieser Mensch ist sogar im Netbook, im Sony-Laptop und im Nokia-Handy von Andreas Anschlag abgespeichert. Jedoch nicht unter seinem richtigen Namen, sondern als Ray mit falscher deutscher Vorwahl oder als BRRVP. Hi. Hallo Herr Putterei. Wir haben gerade geschrieben. Wir sind die Journalisten aus Deutschland. Sie kommen einfach zu mir nach Hause? Wir haben ja geschrieben. Ja, aber wir haben keinen Termin ausgemacht. Das ist Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Ein Podcast von Manuel Bevada, Palina Milling und mir, Florian Flade. Folge 4. Der Verräter. 3 Jahre vor der Festnahme der Anschlags. Es ist der 19. Oktober 2008. Andreas Anschlag steigt in Frankfurt in ein Flugzeug. Es geht in die Niederlande. Er landet in Amsterdam. Und von dort fährt er weiter in das 60 Kilometer südlich gelegene Den Haag. Hier sitzen wichtige Organisationen. Der Internationale Strafgerichtshof, vor dem Kriegsverbrechen aus aller Welt verhandelt werden. Oder auch Europol, die europäische Polizeibehörde. Und hier ist Andreas Anschlag verabredet. Mit einem Mann, dessen Leben sich durch die Begegnung verändern wird. Für die Anschlags wird er von nun an ihr wichtigster Informant. Als die deutschen Ermittler nach der Festnahme der Anschlags anfangen, die Funksprüche zu rekonstruieren, da stehen sie unter Druck. Ihnen fehlen Beweise, dass die Anschlags nicht nur unter falschem Namen hier sind, sondern dass sie auch spionieren. Auf den niederländischen Kontakt in den eigentlich gelöschten Dateien, darauf kommen die Ermittler erst Wochen nach der Festnahme. Zuerst aber haben sie keinen Namen. Sie vermuten nur, es muss jemand sein, der in den Niederlanden lebt. Ganz offensichtlich hat diese Person Zugang zu geheimen Dokumenten aus der NATO. Das BKA ruft in den Niederlanden an, so nach dem Motto, kann es sein, dass da bei euch jemand Geheimnisse verkauft? Und die Niederländer, die machen sich dann sofort auf die Suche nach dem Mann, der an Andreas Anschlags Handy nur Ray heißt oder BRRVP. Wir sind bei der niederländischen Staatsanwaltschaft in Den Haag. Es sieht hier anders aus als in deutschen Verwaltungen. Schöne Kunstwerke an der Wand, viel Glas, tolle Fußböden. Ja, das ist wirklich kein Fall. Kein Vergleich. Es ist Ende 2023. Der Fall Anschlag liegt mehr als 10 Jahre zurück. Trotzdem ist es echt nicht leicht, für diesen Podcast Leute vors Mikrofon zu bekommen. In Deutschland gibt es erstmal nur Absagen. Generalbundesanwalt, BKA, Bundespolizei, Verfassungsschutz und auch beim amerikanischen FBI. Immer wieder heißt es, vieles, worüber wir sprechen wollen, das sei heute einfach wieder brandaktuell. Die Methoden haben sich kaum verändert. Da wollen die Behörden natürlich ungern sagen, wie genau sie Spione jagen. Wir versuchen unser Glück also in den Niederlanden. Und tatsächlich, bei der Staatsanwaltschaft in Den Haag klappt es. Monatelang warten wir auf eine Antwort. Sie wollen genau wissen, was wir wissen wollen. Dann aber gibt es das Go. Die Staatsanwaltschaft ist irgendwie auch neugierig. Bei einem Podcast zu so einem Thema hat sie noch nie mitgemacht. Meine Kollegen Manuel Bevada und Katja Riedl sind hier verabredet. Ich bin Ingrid Dechling. Ich bin geboren und getauchen in Rotterdam. Ich bin Ingrid Dechling, geboren und aufgewachsen in Rotterdam. Ingrid Dechling ist Staatsanwältin. Und sie ist es, an die sich die deutschen Kollegen damals im Februar 2012 wenden. Das waren viel Fragen, waarbij ook veel Anweisungen gegeben werden, omdat ze op zoek waren naar de persoon die in Nederland Kontakt mit der Anschlag zou hebben gehad. Es waren viele Fragen mit vielen Hinweisen. Die Kollegen suchten eine Person hier in den Niederlanden, die Kontakt zu den Anschlags hatte. Der Fall ist etwas Besonderes. Der Verrat, der im Raum steht, der ist so groß, das hat es in dem kleinen Land seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Die Ermittler versuchen, das Puzzle zusammenzusetzen. Dus wij moesten op zoek naar wie is nou BR. Wir mussten also BR suchen. Wer ist das? Sie finden heraus, der Mann hat einen Sohn in Utrecht. Und wie die deutschen Ermittler in den Funksprüchen der Anschlags gelesen haben, der Mann ist gerade dabei, sich auf eine andere Arbeitsstelle zu bewerben. Es war ein Art Ping-Pong mit Informationen, die wir von den Deutschen. So war es eine Art Ping-Pong-Spiel mit den Informationen, die wir von den Deutschen bekamen und die wir zurückgaben. So komm ja letztendlich stapel je das boven elkaar und kon es mal eine Person sein. Wenn man das übereinander legte, konnte man nur bei einer Person landen. Bereits einen Monat nach dem ersten Treffen sehen sich Anschlag und der Niederländer wieder. Anschlag klärt ab, was der Mann liefern kann und wie viel Geld das kostet. Daraus wird ein Verrat am Fließband. Die beiden treffen sich nahezu monatlich. Aber dann ist Schluss. 4 Wochen, nachdem die niederländischen Behörden den Hinweis auf ihn erhalten, verhaften sie ihn. Auf den Moment, dass je weet und je weet, was er tut. In dem Moment, wenn man weiß, was er macht, muss man was unternehmen. Want dann geht es weiter. Und dann hab je auch wel de Pflicht. Als Staatsanwaltschaft hat man die Pflicht, den Schaden nicht noch größer werden zu lassen. Und den Schaden nicht größer zu lassen. Der Mann heißt Raymond Putterij und der ist dem niederländischen Staat durchaus bekannt, denn er arbeitet als Diplomat. Die Anschlags führen also tatsächlich einen Regierungsbeamten als Quelle. Nicht wundern, die Staatsanwältin kann auch Deutsch. Was ist das für ein Mensch? Wie agiert er? Ein ganz gewöhnlicher Mann ist er. Also man hält ihn nicht für einen Maulwurf? Nee. Das sind gute Maulwürfe. Weil Andreas Anschlag quasi wie auf Bestellung zum ersten Treffen nach Amsterdam reist, gibt es die Vermutung, dass Putterij schon vorher Kontakt zu russischen Stellen hatte. Dass er quasi an Andreas Anschlag übergeben wurde. Klar ist, Raymond Putterij hat 2008 gerade eine turbulente Phase hinter sich. Das renommierte Magazin Foreign Policy schreibt damals: Someone stripped this guy of diplomatic immunity. Jemand solle diesem Typen endlich die diplomatische Immunität entziehen. Die Geschichte dahinter ist etwas absurd. Putterij ist als Diplomat in Asien eingesetzt. Er und seine Frau adoptieren ein koreanisches Baby. Ein paar Jahre später kriegen sie dann ein eigenes Baby und geben das adoptierte Kind einfach in Hongkong in die Obhut des Staates. In Asien hagelt es Kritik. Niederländische Zeitungen schreiben über das Wegwerfkind. Aber nichts davon ist illegal. Die niederländische Regierung stellt sich sogar hinter Putterij. Die öffentliche Empörung ist trotzdem riesig. Danach beginnen die Treffen mit Andreas Anschlag. Der Niederländer bekommt von Andreas Anschlag am Anfang 1.700 Euro pro Monat. Später sogar 2.500. Quasi ein fester Agentenlohn. Einen Teil der Bargeldreserve verstecken die Anschlags übrigens zu Hause im Kochtopf. Wie Andreas Anschlag gegenüber Putterij auftreten soll, dafür bekommt er klare Anweisungen von der Zentrale. Auf jeden Fall ganz anders als in der Rolle des netten Nachbarn. Der Auftrag lautet im Fall Putterij: dominant auftreten und anweisen. Anschlag bildet Putterij quasi aus. Er lobt, motiviert und ermahnt ihn. Denn Moskau weiß, was es will. Alles rund um die NATO, am liebsten confidential, also vertraulich eingestuft oder noch strenger. Im Grunde alles zum einzigen Einflussgebiet der Sowjetunion. Möglichst viel zu Rüstungsprojekten und zu europäischen Grenzkontrollen. Für russische Illegale natürlich eine ziemlich überlebenswichtige Frage. Wir selbst haben übrigens die vertraulichen Dokumente, die Putterij an Anschlag übergeben haben soll, nicht gelesen. Es gibt aber einen Wissenschaftler, der im Prozess gegen die Anschlags die Aufgabe bekommt, einzuschätzen, wie schwerwiegend der Verrat wirklich ist. Ich bin Wolfgang Krieger, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Marburg, inzwischen pensioniert. Und ich beschäftige mich seit 30 Jahren oder so mit der Geschichte von geheimen Nachrichtendiensten. Als Gutachter wird Krieger für das Gericht in Deutschland arbeiten. Er fragt sich auch, warum macht Putterij das? Wenn es darum geht, warum jemand zum Verräter wird, dann ist in der Geheimdienstwelt oft die Rede vom englischen Akronym MICE. M wie Money, Geld. I wie Ideology, also aus Überzeugung. C wie Coercion, also Zwang, weil man etwas gegen die Person in der Hand hat. Und dann noch I wie Ego. Agent sein, das reizt und schmeichelt manchem gewaltig. Für Krieger ist recht eindeutig, warum Putterei zum Verräter wurde. Er war wohl spielsüchtig und hatte also ständig Schulden. Die Bank, die Firmen waren ihm ständig hinterher. Er konnte seine Kredite nicht bezahlen und so weiter. Also das ist ein ganz klarer Fall von selbstverschuldeten Finanzschwierigkeiten. Und wenn man auf so etwas aufmerksam wird als Nachrichtendienst, dann ist das natürlich ein Punkt, an dem man einhaken kann. Weniger klar ist zu Beginn, wie schlimm ist das alles eigentlich? Etwa 300 Seiten umfasst das Verratsmaterial. Darunter viele geheime Dokumente, die Putterei an Andreas Anschlag weitergegeben haben soll. Das waren Protokolle von internen NATO-Besprechungen, von NATO-Gremien, mittlere Ebene, aber auch höchste Ebene. Das waren einzelne Berichte zur NATO-Raketenabwehr, Politik in Fragen der Osterweiterung der NATO und vor allem natürlich, und das wird in Moskau besonders geschätzt worden sein, zur Frage, welche Position soll man eigentlich gegenüber Russland einnehmen. Als Krieger durch die Dokumente geht, ist er selbst verblüfft, was da vor ihm liegt. Es ist außergewöhnlich. Ein Dokument über das NATO-Neumitglied Albanien. Was das Land zum Beispiel machen muss, um NATO-Standards einzuhalten. Das ging also in alle Einzelheiten von Funkwellen, Funkgeräten, Störgeräten, Radaranlagen und so weiter und so weiter, die also NATO-konform gemacht werden mussten. Und da in diesem Dokument war also eine ganze Menge an geheimen technischen Informationen versteckt, die man sicher in Moskau sehr geschätzt hat. Mindestens 22 Mal treffen sich Andreas Anschlag und seine Quelle Putterei. Das Ehepaar Anschlag ist 2010 auf dem Höhepunkt seiner Agentenkarriere. Während auf der anderen Seite des Atlantiks etwas passiert. 8000 Kilometer entfernt, mitten in den USA, da leben Anfang der 2000er Jahre fast ein Dutzend Männer und Frauen, die ganz ähnliche Aufträge haben wie die Anschlags. Darunter vier Paare, einige mit Kindern. In der CBS-Sendung The FBI Declassified von 2020 erzählen mehrere FBI-Ermittler, wie perfekt die Illegalen getarnt waren. You would think this is the typical American family. Sie wirkten wie eine typisch amerikanische Familie, living out the typical American dream. Die den typischen amerikanischen Traum lebt, in the typical American neighborhood. In einer typisch amerikanischen Nachbarschaft. Die Männer und Frauen leben zum Teil seit Jahrzehnten in den Vororten von Boston, in New York State, mitten in Manhattan oder im US-Bundesstaat Virginia in der Nähe der Hauptstadt. Sie leben mit falschen Biografien ein vermeintlich gewöhnliches Leben. Wie die Anschlags, weit entfernt in Deutschland. Einige dieser russischen Spione kommen dicht an wichtige politische Kreise in den USA. Aber auch auf andere Art werden wertvolle Informationen beschafft. Eine der Illegalen hatte wohl mal auf einer Messe gejobbt. Ausgerechnet am Stand der CIA soll sie mit einem Klemmbrett in der Hand die Kontaktdaten von Interessenten aufgenommen haben. Ganz praktisch. So bekommt Russland schon mal ein paar Infos über potenzielle spätere CIA-Mitarbeiter. Eine dieser Illegalen kennt ihr vielleicht. Sie wird später berühmt, auch durch Fotos, in denen sie leicht bekleidet ist. Anna Chapman. Eine junge Frau mit langen roten Haaren und einem puppenhaften Gesicht. Die Boulevardpresse nennt sie Agentin 006. Zuerst in London, dann in New York bewegt sie sich in wohlhabenden Kreisen, knüpft Kontakte und holt Infos heran. Dabei setzt sie auch auf ihre Attraktivität. Eine ziemlich klassische Taktik der Dienste also. Es gibt nicht umsonst diesen Tipp, den Beamte oder Manager vor Dienstreisen in bestimmte Länder bekommen. Schauen Sie vorher mal in den Spiegel. Und wenn Sie da eine gute 7 von 10 sehen, dann ist das alles fein. Wenn Sie dann aber im Ausland von einer klaren 10 von 10 angesprochen werden, dann sollten Sie sich vielleicht Gedanken machen, warum. Wie die Anschlags wägen sich Anna Chapman und die anderen Illegalen in den USA in dieser Zeit in Sicherheit. Sie haben keine Ahnung, dass man schon sehr nah an ihnen dran ist. Die amerikanischen Sicherheitsbehörden bekommen wohl bereits Anfang der Nullerjahre erste Informationen zugespielt. Wer aber lässt die Illegalen in den USA auffliegen? Nun ja, wie heißt es bei den Geheimdiensten so schön? It takes a spy to catch a spy. Um einen Spion zu fangen, braucht es einen anderen Spion. Der Mann hat seine Freunde verraten. Seine Waffenbrüder. Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben für das Vaterland geopfert haben. Und dann verrät irgendein Mistvieh solche Leute? Das sagt Wladimir Putin später im russischen Staatsfernsehen über den Mann. Wie wird er damit leben? Wie wird er seinen Kindern in die Augen schauen? Schwein. Und sich immer verstecken, nicht die Möglichkeit haben, seine Verwandten zu sehen. Ein Mensch, der so ein Schicksal wählt, wird es noch tausendmal bereuen. Der Mann, den Putin hier ein Mistvieh und Schwein nennt, das ist Alexander Potejew. Er ist ein Top-Spion Moskaus, mit Zugang zu Staatsgeheimnissen. Und er wechselt die Seiten. Es gibt nur wenige Fotos von Potejew. Eines stammt aus den 1980er Jahren. Es zeigt ihn als Soldat in Afghanistan. Er schaut in die Kamera. Ein hagerer Mann mit hoher Stirn, gerader Nase, schmalen Lippen und einem ernsten Blick. Für außergewöhnliche Leistungen im Militär erhält er den Orden Roter Stern. Nach seiner Zeit beim Militär tritt Alexander Potejew in den russischen Auslandsgeheimdienst ein, den SWR. Er ist ein Überflieger, macht schnell Karriere. Noch Mitte der 1990er Jahre wird er in die USA versetzt, getarnt als Diplomat. Dort gerät er wohl in den Blick der amerikanischen Behörden. Sie beobachten den Russen sehr genau und wagen schließlich einen riskanten Move. Einen gegnerischen Spion umzudrehen, das gilt bis heute als größtes Kunststück unter Geheimdiensten. Bei Alexander Potejew gelingt es. Er wird zum Überläufer. Potejew ist ein Doppelagent, als er Anfang der 2000er Jahre nach Moskau zurückkehrt. Sein neuer Posten? Stellvertretender Leiter des Direktorats S. Ja, genau, des illegalen Programms. Jetzt haben die Amerikaner einen Maulwurf im geheimsten Bereich platziert. Er kennt die Identitäten, die Wohnorte und die Missionen aller Illegaler, die in den USA aktiv sind. Sozusagen die Kronjuwelen. Die Amerikaner nehmen die Spione allerdings nicht fest. Sie wollen sie erst einmal beobachten, schauen, wen und was sie bespitzeln. Und sie wollen ihre Top-Quelle in Moskau nicht gefährden. Denn sobald sie die Illegalen festnehmen, wird Moskau sich fragen, wer hat unsere Leute verraten? Die FBI-Leute verfolgen die Spione deshalb, auf Schritt und Tritt, mehrere Jahre lang. Beim FBI bekommt die Operation den Namen Ghost Stories. Es ist die vielleicht größte Aktion in der Geschichte der FBI-Spionageabwehr. So the FBI followed the money. Auf Überwachungsvideos, die das FBI veröffentlicht, ist zu sehen, wie sich die Spione in Cafés und Restaurants treffen und was sie in Aktion machen. In May 2004, FBI surveillance was able to document a brush pass. Im Mai 2004 konnte die FBI-Überwachung eine geheime Übergabe dokumentieren. Das ist ein FBI-Ermittler in der CBS-Sendung The FBI Declassified. Er beschreibt eine Geldübergabe an einer Bahnstation in New York zwischen einem russischen Offiziellen und einem Spion aus dem illegalen Netzwerk. Ein akkreditierter Diplomat der Russischen Föderation geht die Treppe hinunter, während Metzos die Treppe hinaufgeht. Beide Männer tragen eine identische Tasche, die sie in der Mitte der Treppe austauschen. Inside the bag. We believe to be a significant amount of US currency. Wir glauben, dass sich in der Tasche eine beträchtliche Menge US-Geld befand. Ein anderer FBI-Ermittler erklärt in der gleichen Sendung, was das bedeutet. Das war besorgniserregend, denn wir wussten jetzt, dass die Russen das Gefühl hatten, sie könnten ungehindert in die Vereinigten Staaten reisen und direkt vor unserer Nase operativ arbeiten. Und dann kommt der Sommer 2010. Angeblich hat der russische Geheimdienst im Frühsommer eine Ahnung, dass es einen Maulwurf in den eigenen Reihen gibt. Den Mitarbeitern droht ein Lügendetektortest, auch Potejew. Er droht aufzufliegen. Die Amerikaner bekommen zudem mit, dass gleich mehrere der illegalen Reisen nach Russland planen. Wollen sie sich vielleicht absetzen? Die USA müssen jetzt entscheiden, festnehmen oder weiter zugucken. Der damalige russische Präsident Dmitri Medvedev sitzt mit seinem amerikanischen Amtskollegen Barack Obama in einem Burger-Restaurant in Virginia. Auf dem Video ist zu sehen, wie Obama eine ordentliche Portion Ketchup auf seinen Burger quetscht. Vor Medvedev steht eine Flasche Coca-Cola. An dem Wochenende zelebrieren die beiden ein gutes Miteinander. Hinter den Kulissen wird in Washington aber heftig gerungen. Soll man die langsam wieder aufblühenden Beziehungen wirklich für die Verhaftung von ein paar Spionen riskieren? Das FBI und die CIA sind dafür. Obama aber will es zunächst nicht. Und auch nicht sein damaliger Vize, Joe Biden. Am Ende aber ist klar, die eigene Quelle in Moskau, Potejew, droht aufzufliegen und muss rausgeholt werden. Also lautet die Entscheidung, dann können wir die Spione auch festnehmen, aber erst nach Medvedevs Abflug und nach der erfolgreichen Flucht der eigenen Quelle. Potejew nutzt das Wochenende, um Russland zu verlassen. Von unterwegs schickt der Überläufer seiner Frau noch eine SMS. Versuch es ruhig aufzunehmen. Ich gehe weg, nicht für einige Zeit, sondern für immer. Ich wollte es nicht, aber so ist es gekommen. Ich fange ein neues Leben an. Ich versuche, die Kinder zu unterstützen. Als Medvedev im Flieger nach Russland sitzt, schlägt das FBI zu. In den USA ist ein russischer Spionagering zerschlagen worden. Über Jahre hin, heißt es, habe das FBI den Agentenring beobachtet, Telefonate und E-Mails abgefangen, Geheimcodes geknackt. Die Spione sollen seit Jahren Informationen über US-Waffen und diplomatische Strategien beschafft haben. Die Flucht von Potejew, dem Maulwurf der CIA in Moskau, führt zu einigen Ermittlungserfolgen. In Spanien spricht ein Geheimdienstler einen Mann auf offener Straße an. Ob dieser kurz Zeit habe. Man wisse, dass er für Russland arbeite. Am nächsten Morgen verlässt der angebliche Spanier Hals über Kopf das Land und fliegt nach Russland. Kurz darauf fliegt in Belgien ein Diplomat auf, der Russen echte belgische Papiere besorgt hat, darunter ein Paar, das sich schnell aus Italien absetzt. Doch die Anschlags in Deutschland, sie fühlen sich offenbar sicher. Sie machen einfach weiter. Schließlich haben sie mit Raymond Putterey, dem niederländischen Diplomaten, eine echte Top-Quelle. Auch Putterey fliegt auf. 12 Jahre Haft lautet das Urteil gegen Putterey zuerst. Nach der Berufung sind es dann immer noch 8 Jahre. Es gibt in Europa nur sehr wenige, die als russische Agenten noch länger bekamen. Nach mehreren Jahren im Gefängnis wird Putterey entlassen. Heute ist er ein freier Mann und lebt in den Niederlanden. Het telefoonnummer dat u heeft gebeld geeft geen gehoor. Probeer het later nog een keer. The number you are calling is not reachable. Please try again later. Wir haben seine Telefonnummer herausgefunden. Manuel versucht ihn zu erreichen. The number you are calling is not reachable. Please try again later. Ein letzter Versuch. Please try again later. Okay. Auch der dritte Versuch klappt nicht, der geht heute nicht ran. Auf dem Display erscheint Raymond Putterays Name. Per Messenger schreibt er uns, er habe gerade keine Zeit. Was der Mann aber nicht weiß, wir kennen auch seine Adresse und da gehen wir am nächsten Tag hin. Katja und Manuel sind in Rotterdam. Sie gehen zu einem ziemlich schicken Hochhaus, ein paar Minuten vom Zentrum entfernt. Die Tür unten ist zu, doch irgendwann kommt jemand und die beiden gehen mit hinein. Okay, 4. Stock. Ja. Nee, Etage 17. Falsch gedrückt. Jetzt fahren wir hoch. 11, 12, 13, 14, 15. Ja, mal gucken. Mhm. Es ist ein komplett normaler Hausflur. Die Wände sind beige, Türen in leichtem Orange. Auf einer Fußmatte steht Home Sweet Home. Wir bleiben vor einer Tür am Ende des Ganges stehen. Okay, da steht sein Name dran. Und klingeln. Hi. Hallo Herr Putterey. Oh, we just texted. Wir haben gerade geschrieben. Sorry? We are the journalists from Germany. Wir sind die Journalisten aus Deutschland. Der Mann, der vor uns steht, er ist sehr gepflegt. Er ist 70, wirkt aber viel jünger. Er ist sichtlich überrascht, uns hier zu sehen. Sie kommen einfach zu mir nach Hause? Wir haben ja geschrieben. Ja, aber wir haben keinen Termin ausgemacht. Er hat über die Anschlags bislang noch nirgends öffentlich gesprochen. Wird er uns jetzt die Tür vor der Nase zuknallen? Wir müssen heute Abend weiter und wir waren in der Nähe, also wollten wir versuchen, Sie jetzt zu erreichen. Haben Sie jetzt 15 oder 20 Minuten? Morgen sind wir nicht mehr da, weil wir weiter müssen. Also dachten wir, wir kommen einfach mal vorbei. Ich gebe Ihnen 10 Minuten. Kommen Sie rein. Er führt uns durch den Flur ins große Wohnzimmer. Modern mit Wohnküche. Die Einrichtung auch ganz stilvoll. Ein bisschen skandinavisch. Dunkle Möbel, aber schlicht und irgendwie elegant. Man hat einen tollen Blick über die Stadt. Große Fenster zu zwei Seiten. Heute sieht man nur leider ziemlich viel Nebel. Entschuldigung, dass wir so reinplatzen, dass wir ohne Termin vorbeikommen. Wir setzen uns auf das Sofa. Putterei setzt sich gegenüber auf einen Stuhl. Der Mann hat Flipflops an. Es riecht nach ätherischen Ölen. Katja und Manuel stellen sich jetzt erstmal vor, warum wir mit ihm über diesen Fall noch einmal sprechen wollen. Dass wir uns für seine Sicht auf die Geschichte interessieren. Es gibt die Version in den Urteilen, aber auch eine andere. Was soll denn die andere Geschichte sein? Ihre Geschichte. Wir interessieren uns für Ihre Version. Aber Sie kennen meine Version. Sie wurde ja protokolliert. Ja, aber wir sind Journalisten und müssen deshalb selbst versuchen, mit den Beteiligten zu sprechen. Was also sagt dieser Mann, der als der größte Erfolg der Spione Heidrun und Andreas Anschlag gilt? Meine Version geht so. Ich war an den Taten der Anschlags nicht so beteiligt, wie es in den Gerichtsunterlagen steht. That's why I denied everything. Deshalb habe ich alles abgestritten. Did I know them? Yes. Kannte ich die? Ja. Did I know him? Yes. Kannte ich ihn? Ja. Did I know her? No. Kannte ich sie? Nein. Putterei stellt es so dar. Für ihn war es eine Bekanntschaft wie viele andere. I've been in the diplomatic service for 40 years almost. Ich war fast 40 Jahre im diplomatischen Dienst. Kannte ich viele Leute? Yes, I know tons of ja, people. Unmengen. Seine Kontaktdaten, die hätten deshalb viele gehabt. Als die Ermittler diese dann bei den Anschlags gefunden hätten, sei er aus dem Nichts zum Verdächtigen geworden. Aber völlig zu Unrecht, wie er sagt. Do you remember when did you meet him? Wissen Sie noch, wann Sie ihn zum ersten Mal getroffen haben? And how did you came in contact with him? Wie kam der Kontakt zustande? Yes, I met him in Holland here when I was in Holland. Yeah, that was it. Yeah. Ich habe ihn hier in Holland getroffen. Ja, das war's. Did we meet more than one time? Yes. Haben wir uns mehr als einmal getroffen? Ja. I never denied that. Das habe ich nie bestritten. But the way they pitched it is well like a certain pattern. Aber sie stellten es sicher als ein bestimmtes Muster vor, das wir bei unseren Treffen oder Gesprächen oder was auch immer hatten. Whatever. Er bestreitet also, ein Agent gewesen zu sein. Er sei viel rumgekommen. Seine Chefs hätten ihn mehrmals als Troubleshooter eingesetzt, als jemanden, der Probleme lösen soll. Wer viel rumkommt, der treffe viele Leute. So sei das auch hier mit Andreas Anschlag gewesen. Er war sehr an Verteidigungspolitik interessiert und sehr interessiert an Gazprom. Wir wollen wissen, was es mit den vielen vertraulichen Dokumenten auf sich hat, die Ermittler später entdecken. Ich habe sogar Dokumente gezeigt, von denen ich sagte, dass sie keinen Bezug zu mir haben. Die meisten Dokumente waren mit mir verbunden, weil sie in meinem Haus gefunden wurden. Andere der vorgebrachten Dokumente gehörten definitiv nicht mir. Ich habe dem Gericht also zum Beispiel gesagt, dass dieses Papier bearbeitet ist. Dann sagte der Richter, dass wahrscheinlich etwas mit der Formatierung nicht stimme. Und ich sagte, Blödsinn, das ist ein Papier, das von irgendjemandem bearbeitet wurde. Putterei sagt, man habe ihn vorgeschoben, um etwas gegen die Anschlags in der Hand zu haben. Fühlen Sie sich als Opfer? Ich empfinde es so, dass es konstruiert war. Wissen Sie, wenn man ein Drogendelikt vor Gericht bringen will, dann braucht man zuerst den kleinen Fisch. Der große kommt danach. So habe ich mich gefühlt. Agenten wie die Anschlags, die 20 Jahre undercover leben, die wüssten doch, dass man belastendes Material vernichtet. Hier habe es dann so ausgesehen, als ob Putterei, ausgerechnet er, eine Schlüsselperson sei. Darüber würde er wirklich gerne mit Andreas Anschlag reden. Jemand hat mich reingelegt. And I don't know. Und ich weiß nicht, wer. And I don't know why. Ich weiß nicht, warum. I have no clue. Ich habe keinen Schimmer. Er regt sich ordentlich auf, zieht dabei immer wieder fragend die Schultern hoch. Warum das alles? Putterei bekommt am Ende eine deutlich härtere Haftstrafe als die Anschlags. Er muss 8 Jahre ins Gefängnis, sitzt davon 4,5 Jahre ab. All of the consequences. Wegen all der Konsequenzen für Sie und Ihr Leben, wenn Sie Andreas Anschlag noch einmal treffen würden, dann... Ich würde ihm die Scheiße aus dem Leib prügeln. Das würde ich wirklich. Katja und Manuel merken, das Reden bringt hier nicht mehr viel. Aus den 15 Minuten sind längst mehr als 30 geworden. Putterei hält daran fest, er habe nicht spioniert. Vor allem aber ist er sauer auf Andreas Anschlag. Wir packen das Mikrofon ein und verabschieden uns von ihm, vom wohl größten Erfolg der Anschlags. Vielleicht ist es dieser Erfolg, der die Anschlags ein wenig unvorsichtig macht, ihnen ein bisschen zu Kopf steigt. Wir wissen das natürlich nicht, was genau in den beiden vorgeht. Aber anders kann ich mir nicht erklären, was als nächstes passiert. Die beiden übervorsichtigen Musterspione machen einen entscheidenden Fehler. Moskau warnt sie. Achtung! Jemand ist euch auf den Fersen. Aber sie nehmen die Warnung nicht ernst genug. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Das war Folge 4, der Verräter. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Habt ihr Anmerkungen? Dann schreibt uns unter spione@wdr.de. Wir freuen uns. Die Autoren sind Manuel Bevada, Katja Riedl, Palina Milling und ich, Florian Flade. Gesprochen haben Justus Carrière, Robert Frank, Eva Meckbach und ich, Florian Flade. Die technische Realisation hat Michael Kube gemacht. Regieassistenz Assunta Aligiani. Musik Ralf Hamann. Regie Nikolai von Koslowski. Die Redaktion hatten Stefanie Delfs, Monika Wagner, Volkmar Kabisch, Antonia Merzhäuser. Dramaturgie Klaus Uhrig und Stefanie Delfs. Ein Podcast von WDR und NDR 2024. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wird 40 Grad das neue Normal? Kann ich ChatGPT vertrauen? Können wir klimaneutral in den Urlaub? Brauchen wir noch Bargeld? Komplexe Fragen und Entscheidungen liegen täglich vor uns. Unser Podcast-Tipp Quarks Daily hilft dir, dich zu orientieren und beantwortet deine Fragen immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den passenden Link packen wir euch ganz bequem in unsere Shownotes.